egal wo ich hingehe, immer nur Stress. Überall wo ich hingehe, überall wo ich hinsehe, gibt es Stress. Gibt es Stress. Überall wo ich hingehe, überall wo ich hinsehe, gibt es Stress. Gibt es Stress. Du hörst uns wie 2 Kilo TNT. Mach nicht auf Porsche in deinem BMW. Das hier ist zu viel für dich, zu schwer zu handeln. Es beendet deine Karriere als Fash, Popdown, Gamble, überall seh ich Stress. An jeder Ecke guck dir diesen Depp an. Er hält wirklich, er wäre der Beste, der Respekt ist weg. Ein Typ killt seine Frau, es ist wirklich traurig. Ich kann es bis heute nicht glauben. Und Flaschen fliegen jetzt schneller wie früher. Kleine Kinder stehen auf Agro und bringen Messer mit hierher und verdienen Ohrfeigen wie früher. Die Sachen auszudiskutieren bringt schon lange nichts mehr. Ich will nicht sagen, hau ihn weg, weil er dir Geld schuldet. Hau ihn weg, weil er ein Spaß ist mit der Backspulle. Wollte ich sagen, hau ihn weg, weil er dich provoziert hat. Fang endlich an zu denken, bevor der erste kapiert. Überall wo ich hingehe, überall wo ich hinsehe, gibt es Stress. Gibt es Stress. Überall wo ich hingehe, überall wo ich hinsehe, gibt es Stress. Gibt es Stress. Man kann sich nicht dagegen wehren, es ist überall und nirgendwo. Du hast es mal zu Hause oder auf einer Party vor dem Klo. Es stecken vielen von uns allen, sei dir dessen bewusst. Es gibt kein Warum, viele stressen aus Frust. Es gibt Fressen, da muss es wirklich sein, das sehe ich ein. Denn wie du weißt, pisst niemand dem kleinen Scheiße an sein Bein. Ich hab schon öfter Stress gemacht, zuerst geschlagen. Keine Frage, will nicht sagen, dass ich eine reine Weste habe. Doch das war ein Alter, was ist los, was guckst du so? Was ist los mit dir, du Affe, geh nach Hause in den Zoo. Heutzutage holen die Kiddies gleich ihr Messer raus. Und in der Zukunft sieht die Sache auch nicht besser aus. Es gibt so viele Idioten, die spielen mit dem Tode. Viel zu jung zu raffen, der steht nicht mehr auf, liegt er am Boden. Meine Belehrung waren 3 Jahre Bewährung. Jetzt nicht ausrasten, aufpassen, denn überall wo ich hingehe, überall wo ich hinsehe, gibt es Stress. Gibt es Stress. Überall wo ich hingehe, überall wo ich hinsehe, gibt es Stress. Stress. Yo. Gestern auf der Party gab's ne Eskalation und einer von den beiden hat ein Messer gezogen. Mehrmals nein, der ging zu Boden schreit. Deine Mutter mehr, die er morgen um den Sohn weint. Falsche Zeit, falscher Ort und jetzt ist es zu spät. Er hatte nichts zu verlieren im Gegensatz zu dir. Und jetzt guck dich an, es hätte niemals so enden dürfen. Blut, verschmierte Hände und noch so viel, was du gemacht wirst. Überall wo ich hingehe, überall wo ich hinsehe, gibt es Stress. Gibt es Stress. Überall wo ich hingehe, überall wo ich hinsehe, gibt es Stress.